Das sind unsere Schlagzeilen. Kreiszeltlager Münchehagen in vollem Gange, Scheibenschießen mit Höhen und Tiefen und Gesundheitsschulung für Migrantinnen und Migranten. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Zum traditionellen Arbeitgebertreffen lud Kreisjugendfeuerwehrwart Mario Hotze sowie Landrat Detlef Kohlmeier vergangenen Dienstag ein. Kohlmeier und Hotze unterstrichen die Bedeutung der Unterstützung durch Baldermann, Arbeiter-Samariter-Bund und Frischli. Ohne sie wären Projekte wie das Zeltlager nicht möglich. Für ihr besonderes Engagement im Bereich der Jugendarbeit wurden die Firmen mit einer Urkunde geehrt. Das 38. Kreiszeltlager in Münchehagen läuft mittlerweile wieder ohne Probleme. Nach dem starken Regen der vergangenen Tage herrscht nun strahlender Sonnenschein und gute Stimmung. Das Zeltlager findet noch bis diesen Sonntag statt. Das Nienburger Scheibenschießen neigt sich dem Ende entgegen. Am gestrigen Mittwoch empfing Bürgermeister Henning Onkes den neuen König Kurt Doberschütz, sowie den zweitplatzierten Rolf Heidorn und den drittplatzierten Matthias Henking. Auch die drei besten Schützen des Kinderschießen waren eingeladen und durften sich wie alle anderen in das Gästebuch der Stadt Nienburg eintragen. Werner Siemann, erster Kapitän des Bürgerkommandos, blickt auf das bisherige Scheibenschießen zurück. Der Freitag, der Abend mit den Ortsteilen war super. Sonntag war es dann nicht so einfach wettermäßig, aber es hat uns allen Spaß gemacht. Und Sonntag die Kinderbelustigung mit Volker Rosin war eine sehr schöne Veranstaltung, auch mit guter Beteiligung. Und der Montag war der Highlight schlechthin, weil das Wetter so war, dass man es fürs Ausmarschieren und Einmarschieren und auch Verbleiben auf dem Platz gebrauchen konnte. Also es war ein fundamentaler Tag, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und das Schöne war auch dabei, dass wir einen König haben, der aus einer alteingesessenen Nienburger Familie stammt, von dessen Vorfahren schon 3 Mitglieder der Blauen Garde waren, und das ist eine schöne Sache und da freuen wir uns sehr drüber. Der Landkreis Nienburg-Weser ist seit 2008 Standort für das Gesundheitsprojekt 3 Generationen Projekt Niedersachsen, mit Migranten für Migranten. Nun haben zum dritten Mal Frauen und Männer mit Zuwanderungsgeschichte eine Qualifikation zum Gesundheitsmediatoren und zum Gesundheitsmediatorin bei der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe des Landkreises absolviert. Für ihr Engagement sind die 19 Teilnehmenden jetzt durch den ersten Kreisrat Thomas Klein geehrt worden. Nach ihrer Schulung sind die Ausgebildeten nun in der Lage, in Institutionen oder auch in Wohnzimmeratmosphäre dieses Wissen in ihrer jeweiligen Muttersprache an ihre Landsleute weiterzugeben. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.